Kapitel 8 Das Opfer Christi am Kreuz und die vollkommene Selbsthingabe. Erstens, bringe dich in der heiligen Messe mit Christus, dem Vater, zum Opfer. Stimme des Geliebten. Ich habe mich selbst mit ausgebreiteten Armen und entblößtem Leibe am Kreuz für deine Sünden freiwillig Gott, dem Vater, zum Opfer dargebracht. Mir blieb nichts, das nicht restlos in das Opfer der göttlichen Versöhnung eingegangen wäre. So musst auch du dich selbst aus freien Stücken mir täglich in der Messe als ein reines und heiliges Opfer darbringen, so innig, als du es vermagst, und mit allen deinen Kräften und Neigungen. Was verlange ich mehr von dir, als dass du dich bemühst, aus Liebe zu mir restlos auf dich zu verzichten? Was immer du mir außer dir gibst, bedeutet mir nichts, denn ich suche nicht deine Gabe, sondern dich. Wie es dir nicht genügen würde, wenn du alles hättest, mich aber nicht, so kann auch mir nicht gefallen, was immer du mir gibst, wenn du dich selbst mir vorenthältst. Zweitens, nimm nichts von deinem Opfer aus, entsage allem. Opfere dich mir und gib dich ganz an Gott hin, so wird dein Opfer wohlgefällig sein. Siehe, ich habe mich ganz für dich dem Vater geopfert, habe auch meinen Leib und mein Blut ganz zur Speise gegeben. Ich wollte ganz dein sein, und du solltest in mir bleiben. Wenn du aber auf dir selbst bestehst und dich nicht freiwillig meinem Willen aufopferst, so ist dein Opfer nicht ausreichend, und die Einigung zwischen uns wird unvollständig sein. Allen deinen Werken gehe die freiwillige Hingabe deiner selbst in die Hände Gottes voraus, wenn du zu Gnade und Freiheit gelangen willst. Eben deshalb finden sich so wenige erleuchtete und innerlich freie Menschen. Sie können sich selbst nicht gänzlich verleugnen. Fest steht mein Wort: Wer nicht allem entsagt, kann mein Jünger nicht sein. Lukas 14,33 Willst du also zu meinen Jüngern zählen, so opfere mir dich selbst samt allen deinen Neigungen.